Ja, ihr Lieben, schon wieder ist es Nacht und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wer von euch gerne mit mir reden möchte, über welches Thema auch immer, der sollte jetzt ganz schnell zum Telefon gehen und diese Nummer hier wählen. Die kostet euch nichts. 0800 5678 111. Und wer sich vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht nur ein bisschen langsam hier an uns herantraut, der kann auch faxen unter 0800 5678 111. Nicht die Telefonnummer bitte vergessen, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Ja, es geht los mit der 18-jährigen Kim. Hi. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema, Kim? Meine Mutter, die hat ein Verhältnis seit 4 Monaten. Die hat ein Verhältnis seit 4 Monaten? Seit 4 Monaten, genau. Ist deine Mutter denn noch verheiratet? Meine Mutter ist verheiratet, ganz genau. Und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Sie lebt mit deinem Vater auch zusammen? Meine Mutter lebt noch mit meinem Vater zusammen, aber es ist keine richtige Partnerschaft mehr, finde ich. Warum? Also sie schlafen nicht mehr miteinander. Das weißt du. Das weißt du. Ja, meine Mutter hat es mir erzählt. Mhm. Lebst du auch noch in dem Haushalt? Ich habe ein Apartment unten drunter. Mhm. Also du kriegst das also mit, das Familienleben? Ja, ja. Eigentlich ist die Ehe kaputt, oder? Ja, doch. Wie gehen die beiden denn miteinander um? Meine Mutter, für meine Mutter ist es eigentlich nur noch eine Freundschaft zu meinem Vater. Mhm. Wie lange ist das schon so? Wie würdest du das einschätzen? 4 Monate. Also länger noch nicht? Das Verhältnis geht seit 4 Monaten. Nein, nein, ich meine, wie lange ist schon so die Ehe auf wackeligen Beinen? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Mhm. Woran liegt das? Was sagt deine Mutter zu dir? Woran die Beziehung kaputt gegangen ist. Ja, mein Vater, der macht nichts zu Hause und der klammert sehr an meiner Mutter. Mhm. Jetzt hat deine Mutter einen Freund? Jetzt hat meine Mutter einen Freund, ja. Seit 4 Monaten? Seit 4 Monaten. Davon weiß dein Vater nichts? Nein. Mhm. Also mein Vater fragt mich ständig, ob da irgendwie was wäre und ob ich was wüsste. Und ich sage immer nur nein. Mhm. Was soll ich auch sagen? Mhm. Dennoch belastet dich das sehr, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll meinem Vater gegenüber und vor allen Dingen, ich kenne den Mann auch. Mhm. Ist das sogar vielleicht ein Freund eurer Familie? Nein. Nein, das nicht. Aber wir waren mit dem Mann auch schon im Urlaub. Also dein Vater kennt ihn auch? Ja. Mhm. Ja. Was heißt ein Freund der Familie? Meine Mutter ist Kellnerin, dadurch hat sie ihn kennengelernt. Mhm. Und mein Vater ist auch bei meiner Mutter immer auf der Arbeit, wegen Kontrolle, weil er so sehr an ihr hängt. Mhm. Nun besteht für dich ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, das Problem darin, wie verhältst du dich als Wissende deinem Vater gegenüber? Alles, nicht nur meinem Vater gegenüber. Alles andere ist ja erstmal jetzt auch das Problem deiner Mutter, ne? Ja, meine Mutter blüht durch diesen Mann ohne Ende auf. Sie liebt ihn ohne Ende. Mhm. Also müsstest du es eigentlich doch begrüßen. Ja. Mhm. Hast du denn deiner Mutter schon nahegelegt, dieses Verhältnis also zu beenden mit dem Vater, sich zu trennen? Mit meinem Vater. Mhm. Mit meinem Vater, ja. Ja. Und was sagt sie dann? Sie möchte es auch. Aber kann doch nicht so richtig. Ja, genau. Mhm. Also letztendlich, Kim, wenn das so klar alles ist, wird es doch darauf auch hinauslaufen. Und wenn deine Mutter für sich im Klaren ist, dass sie deinen Vater nicht mehr liebt und dass sie die Ehe eigentlich nicht mehr so weiterführen kann, wäre doch die richtigste und die fairste Lösung für alle Leute zu sagen, für alle Beteiligten, wir trennen uns und wir versuchen halt irgendwie einen guten Kontakt zu halten. Das kann man nicht so sagen, weil mein Vater, das ist sehr schwierig mit ihm. Immer wieder klammert er meine Mutter und immer wieder denkt er, es ist alles in Ordnung. Na gut, aber er weiß ja noch überhaupt gar nicht, was los ist. Da muss deine Mutter erstmal auch reinen Wein einschenken und dem Vater sagen, pass mal auf hier, es läuft mit uns beiden nicht mehr, ich hab einen neuen Freund. Was machen wir jetzt aus der Situation? Meine Mutter sagt ihm ja, dass sie hat die Schnauze voll von ihm. Meine Mutter sagt ihm ständig, sie will nicht mehr, sie kann nicht mehr. So, dann wäre der nächste Schritt. Mein Vater akzeptiert das nicht. Ja, aber irgendwann muss er es akzeptieren. Und er wäre das der nächste. Er nicht. Ja, er muss es aber, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, wenn sie geht. Und der nächste Schritt wäre halt, dass sie ihm dann sagt, pass auf, ich habe hier einen neuen Freund. Ja, das ist alles nicht so einfach, weil mein Vater kennt ihn ja auch. Und ich weiß, er wird auf ihn kommen. Mhm. Gut, was würde er denn schlimmstenfalls tun, der Vater? Ich weiß es nicht, nicht umbringen. Echt, damit droht er ja. Oh, ja. Ich finde das immer sehr mies, wenn Leute, wenn sie in schwierige Situationen, auch in Liebesangelegenheiten kommen, dann mit Selbstmord drohen. Das sollte einen eigentlich erstmal gar nicht abschrecken, denn das ist ein Erpressungsversuch. Also ich kann aus der Ferne jetzt nur, ich kann ja mit deiner Mutter nicht direkt reden, aber so wie du mir das jetzt beschrieben hast, finde ich schon, dass über kurz oder lang die sich trennen sollten. Auf jeden Fall sollte sie ihrem Mann sagen, dass sie einen neuen Freund hat. Meine Mutter hat Angst davor, dass er es wirklich macht. Ja, aber... Sie hat sogar schon ab und zu Andeutungen gemacht. Sie meinte, sie hätten neuen Feuerwerker und so. Aber das sind Erpressungsebenen, Kim. Damit kann man auf Dauer nicht leben. Und das ist keine Lösung. Das muss sie ihm auch so klar machen. Und wenn die das nicht alleine schaffen, dann schlage deine Mutter doch vor, dass dein Vater und deine Mutter mal einen dritten Menschen hinzuziehen, einen Eheberater, dass der vielleicht ein bisschen Klärung da reinbringt und das Ganze auch ein bisschen entknäuelt, die Geschichte. Das war schon alles wirklich. Mein Vater ist schon zum Psychiater gelaufen. Und hat er wirklich helfen lassen. Und es hilft. Ja, er ist gelaufen, aber die sind nicht zusammengegangen. Meine Mutter ist auch nicht bereit dazu, weil sie liebt diesen Mann ohne Ende. Gut, dann, okay, wenn sie diesen Mann ohne Ende liebt, dann muss sie auch so viel Mut haben und es deinem Vater sagen, dass sie einen neuen Freund hat und dass sie diesen Mann ohne Ende liebt. Und dann muss man gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Da muss dein Vater auch mit dieser harten Realität konfrontiert werden, finde ich. Ja, stimmt. Richte ihr das mal aus, dass ich das so denke. Ja, mache ich. Euch alles Gute. Tschüss, Kim. Dankeschön. Tschüss. 0800-5678-111, das ist die Zauberzahl, mittels derer ihr hier zu mir gelangt. 0800-5678-111. Diese Zahl hat auch ein Michael gewählt, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, Michael. Ja, mein Thema ist eigentlich der Nervenkitzel von gestern. Das hatten wir gestern als Thema. Ja. Und du greifst das nochmal auf und erzählst uns von deinem Nervenkitzel. Ja, ganz genau. Und mein Nervenkitzel war mein Vordiplom, was ich neulich bestanden habe. In welchem Fach? Psychologie. In Psychologie? Ja, wo genau ist da der Nervenkitzel? Ist das nicht nur Statistik und ziemlich... Unter anderem, ja. Aber noch mehr ganz uninteressantes Zeug, was mich eigentlich zu der Zeit gar nicht mehr so interessiert hat. Eben, aber wo ist der Nervenkitzel da? Der Nervenkitzel waren halt die Prüfungen, ich war so ein bisschen in Vollzug gekommen, weil ich hatte so ein bisschen geschludert mit dem Studium und so sausen lassen. Und dann kam es halt dazu, dass ich 6 Prüfungen auf einmal bestehen musste fürs Vordiplom. Ach du lieber Gott. 6 schriftliche Prüfungen. 6 schriftliche Prüfungen? Und wie nah... Ja, innerhalb welcher Zeit? 2 Wochen so ungefähr. Ach du lieber. Ja, das schafft kein Mensch. Also für eine Prüfung müsste ich schon 4 Bücher drauf haben und für 6 Prüfungen, also unmenschlich viel. Ne? Mhm. Ja, und dann kam mir die Idee, ja, was mache ich? Ich schaff's so nicht, ich krieg den Stoff nicht drauf so auf einmal. Und ich hatte eine Freundin, die studierte das Gleiche zu der Zeit. Und da hatte ich halt die Idee, ja, wie mache ich's? Mit dem Funkgerät oder mit dem Handy vielleicht. So funktechnisch. Dass ich im Hörsaal sitze, ich mit dem Funkgerät, sie, meine Freundin draußen irgendwo außerhalb, sie hat den Stoff vor sich so und kann mir die Fragen beantworten. Und sage bloß nicht, dass du es auch so gemacht hast. Ich habe es so gemacht, ja. Du hast es so gemacht. Also 4 von den Prüfungen. 2 habe ich mit eigenem Wissen bestanden und 4 von außerhalb, sage ich mal. Das ist natürlich eine ganz heikle Sache, ne? Ja, das war erstmal der erste Kitzel. Und das Allerschlimmste war, bei der ersten Prüfung, ich kam dahin, also mit Funkgerät unterm Pulli, Antenne unterm Pullover versteckt. Ich hatte ein Mikrofon, hatte ich mir so ein kleines in die Handfläche gebastelt, so verdrahtet. Ohrhörer im Ohr. Ich hatte zu der Zeit kurze Haare, das war also problematisch so. Aber wenn du hier einen Kopfhörer im Ohr hattest, war da auch ein Draht irgendwo. Ein Draht so runter zum Funkgerät, was ich so am Gürtel steckt hatte. Und das sah man doch dann. Ja, das war ein Problem. Ich dachte erst, ja, ich lasse ja meine Haare lang wachsen und so, aber na gut, das dauert halt ewige Zeit, das geht nicht. Dann hatte ich mir beim Friseur so künstliche Haarsträhnen besorgt. So. Nein. In meiner Haarfarbe zum Anstecken und die hatte ich halt beidseitig so versteckt. Und dann hatte ich so eine kleine lange Mähne und dann war der Ohrhörer war dann erstmal versteckt. Aber pass mal auf, wenn man da in dem Hörsaal sitzt, dann sitzen ja auch in einem gewissen Abstand andere Leute um einen herum. Ja. Und wenn du hast ja sprechen müssen. Ich musste die Fragen durchgeben. Ja, aber das hört man doch, selbst wenn man flüstert. Ja, das Schlimme war, bei der ersten Prüfung, ich kam rein, ich dachte, ich kann mich hinsetzen, wo ich will, irgendwie ganz nach hinten, so dass ich gut flüstern kann und so, aber es war anders. Es kam so, es wurde nach dem Alphabet sortiert. Die am Anfang sind, die A, B, C, die mussten nach ganz vorne. Und So kam es, ich saß in der ersten Reihe. Noch schlimmer. In der ersten Reihe, 4 Meter vor den beiden Prüfern, die vor mir saßen. Ja, wie ging es denn dann? Ja, ich war entsetzt natürlich. Ich bekam die Fragen vorgelegt. Hm. Naja, und ich musste dann halt flüstern. Und das hat funktioniert und es hat keiner gemerkt. Das war das Geniale. Also es war halt eine super Nervenkitzel, weil ich dachte, ich werde erwischt oder mich hört jemand. Und ich saß dann 4 Meter vor den Prüfern und also. hab vor den Augen der Prüfern die 10 Fragen vorgelesen, ganz leise, ins Mikrofon geflüstert und man hat nichts gemerkt. Und die Prüfung hat 3 Stunden gedauert und ich habe dann wunderschön und fein die Lösung von meiner Freundin, die außerhalb des Hörsaals saß, die Lösung reingespielt bekommen. Also das klingt ja jetzt ein bisschen wie James Bond. Ja. Einerseits muss ich das natürlich radikal verurteilen, ja, ne? Da du uns, die wir uns den Arsch aufgerissen haben für solche Prüfungen, natürlich ungeheuer provozierst. Ja. Und es ist natürlich auch es ist Betrug, ne, was du da... Richtig Angst, weil ich wusste nicht, was... Andererseits, lass mich sagen, andererseits ist es natürlich, jetzt mal so ganz von außen betrachtet, ist es natürlich auch schon eine Leistung, sowas so hinzukriegen, ne? Ja, genau, das finde ich auch. Also andererseits fühle ich mich auch scheiße irgendwie, weil ich die Prüfung habe ich nicht selber bestanden und ich meine, ich bin da auch nicht stolz drauf irgendwie, aber irgendwie finde ich es auch genial, dass es geklappt hat und dass ich wirklich das so durchziehen konnte. Dein Stolz in allen Ehren. Ja. Nun, heißt du wirklich Michael? Nein, ist mein Zahnname jetzt, weil ich denke, weiß Gott, was passiert, wenn mein Name kommt. Trotzdem, Michael, ist das natürlich, wie immer du heißen magst, wenn dich jetzt jemand an der Stimme erkennt. Ich glaube kaum. Und wer kann mir das jetzt noch nachweisen? Na, du erzählst es hier in der Öffentlichkeit. Ja, gut, sicher. Du bist aber lustig. Es gibt keine Beweise mehr. Ich habe die Prüfung geil bestanden und ich meine... Jetzt kann mir keiner mehr was im Grunde, oder? Eigentlich schon, weil du hast es ja hier erzählt, wie du sie bestanden hast, ne? Ja, klar, aber ich mache mir da wenig Angst. Es weiß keiner, wo ich bin und wie ich heiße. Michael, der Betrüger, der Psychologie studiert hat, er wird sicher mal ein ganz noch. Ja, natürlich. Der sicher mal ein ganz ausgebuffter Psychologe werden wird. Ne? Ja, wahrscheinlich schon, in der Art schon, ja. Sicher. Also ich muss sagen, ich bin auch zwiegespalten. Ne? Also wenn ich jetzt mal den Moralisten weglege von mir, dann ist das natürlich wirklich eine irre Leistung. Das ist eine gute Idee. Ja, sowas auch hinzukriegen. Ne? Ja, das war aber ich muss es natürlich verurteilen. Ja. Ist klar, ne? Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass das ein enormer Nervenkitzel ist. Ja. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn die das mitbekommen hätten? Ich weiß es bis heute nicht. Ich möchte nicht hoffen, dass du wärst rausgeschmissen aus der Uni. Ich denke das auch. Und wenn ich das jetzt heute bedenke, dass ich wirklich weg wäre vom Fenster, dann ich weiß nicht, ob ich es wirklich gemacht hätte. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich hatte keine andere Lösung in Sicht. Aber es ist schon ein sehr heikler Fall, muss ich sagen, der mich auch wirklich nachdenklich stimmt. Und deswegen möchte ich dir anbieten, dich vielleicht mit meiner Psychologin noch ein bisschen zu unterhalten. Das wäre ein Expertengespräch, ich glaube. Vielleicht, Nein, davon sehe ich ab. Ich glaube, ich bin davon geheilt von der Geschichte. Ja. Ich habe zunächst mein Hauptdiplom und das ist mündlich und von daher habe ich keine Chance, irgendwie zu betrügen. Was ist denn dein Traum, wenn du mal dein Studium abgeschlossen hast? Was möchtest du gerne machen? Also erstmal interessiert mich mein Studium gar nicht mehr so. Ach, das auch noch, ja. Aber irgendwie ins Personalwesen, sag ich mal. Ins Personal. Arbeitsmäßig so, dass ich mal... Mein Ziel ist Personalchef. Personalchef. dann kennst du natürlich die ganzen Tricks schon, wie man vielleicht auch Personalchefs beeindrucken kann oder so. Ja, vielleicht schon. Der beste Chef dann. Ein bisschen trickreich. Von daher, da kann ich schneller durchschauen. Ja, das stimmt. Danke für deinen Anruf. Und ich wollte die Claudia Falk aus Bielefeld grüßen. Ihr sollt mit der Grüße aufhören. Na gut, okay. Michael, tschüss. Tschüss. Ich weiß ja, dass ihr ein ganz aufmerksames Publikum seid. Ich möchte jetzt gerne von euch wissen, wer von euch gerne und ausführlich Rimming betreibt. R-I-M-M-I-N-G. Rimming. Rimming. Mal sehen, ob da jetzt was kommt. Rimming. Wer von euch betreibt gerne und ausführlich Rimming? Und könnte mir vielleicht ein bisschen was darüber erzählen. Rimming heißt das Zauberwort. Max, 24 Jahre alt. Morgen. Hallo Domian. Ja. Also über dieses Rimming kann ich dir nichts erzählen. Du, ich vermute mal, dass du auch nicht weißt, was Rimming ist, ne? Absolut nicht. Na, vielleicht decken wir das noch auf heute Abend. Aber was anderes ist folgendes. Ich rufe aus Aachen an. Ach bloß. Und ich wohne über so einem Tabakladen. Ja. Und jetzt war folgendes gewesen. Heute vor 3 Wochen war das, am 27. August, so, ist der Tabakhändler umgebracht worden. Den kannte ich schon so seit ungefähr 13 Monaten habe ich so oft Zigaretten bei dem geholt, Zeitungen und so. Mhm. Und dann war ich freitags, sonntags ging ich aus dem Haus. Da war überall Kamera und Polizei so, also Presse war alles da gewesen. Dann hing an der Telefonzelle so ein Zettel, Mord in Aachen. Ich dachte, oh Gott, was ist passiert? Und ich sah schon die Polizeiautos überall rumstehen und die Presse war auch da. Habe ich erfahren, dass die den Mann umgebracht haben. Wo haben die ihn umgebracht? In dem Laden? In dem Laden drin. Da war freitags und da waren die Rollladen schon runter, so um 6:30. Schließt er immer den Laden ab. Und dann haben die den abgestochen. Warst du zu dieser Zeit oben in deiner Wohnung? Genau, ich war oben gewesen. Ich hatte so später überlegt, wegen die Kripo kam ja auch, wegen Alibi haben die gefragt. Ach so. Jetzt hatte ich ein großes Problem gehabt. Ich hatte geschlafen zu der Zeit, also gar kein Alibi. Das heißt, man hat dich in Verdacht? Genau, gehabt. Also jetzt ist das schon vorbei. Das liegt jetzt auch schon 3 Wochen zurück. Aber als die an diesem Sonntag kamen so... Aber wieso überhaupt? Ich meine, wenn man nach einem Alibi fragt, müssen ja schon irgendwelche vielleicht Verdachtsmomente vorliegen. Das war so gewesen. Ich hatte natürlich, ich kannte den Typen sehr gut, ne? Mhm. Und jetzt hat er auch schon mal bei mir aufgeschrieben, wenn ich kein Geld hatte, sagte ich, nehme jetzt eine Stange Marlboro mit und sagen wir noch einen Playboy und so. Dann hat sie sich das alles summiert und mal eine Telefonkarte für 50 Mark. Und dann hatte ich jetzt 400 Mark bei dem offen. Ach so. Und jetzt lag der Zettel mit meinem Namen. Ich verstehe, ja. Ja, direkt im selben Haus. Mhm. Und dann kam die Polizei natürlich auch darauf, als sie das gesehen hatten. Der oder die Mörder, haben die den Mann auch beraubt? Ja, die haben die Tageseinnahmen mitgenommen. Das müssen wohl so 500-600 Mark vermutlich mal, weil der hat nur Zigaretten verkauft, Zeitschriften, Telefonkarten. Das war nicht mal mehr eine Lottoannahmestelle. Also der kann da keinen großen Umsatz gemacht haben. Du hast aber nichts, gar nichts gehört? Keine Hilfeschreie oder... Und das ist ja das gewesen, der ist ja schon mal überfallen worden, da war aber die Vertretung von dem in dem Laden. Mhm. Und die hatte natürlich direkt das Geld gegeben so. Das aber jetzt war der Chef selber da war das sein eigenes Geld, da hat er vielleicht gesagt, haut ab und so. Also der Verdacht von dir ist auf jeden Fall weg, obwohl du keinen... Die haben ja einen DNA-Test gemacht und die Täter, die hatten mit dem gekämpft und die hatten die Spuren hinterlassen, sodass ich da Gott sei Dank meine Unschuld beweisen konnte. Ist aber, glaube ich, auch ein ganz verrücktes Gefühl, ne? Plötzlich unter Mordverdacht. Man ist in einer ganz anderen Welt drin, weil sowas habe ich noch nie also vorher erlebt, also mit Mord in dieser Beziehung. Warst du in U-Haft auch? Nee, so weit war es nicht. Also 3 Tage waren das gewesen, wo ich so bei der Polizei immer rein und raus, die haben mich jedes Mal mitgenommen. Die kamen sonntags zu mir, haben die mich mitgenommen, verhört, musste ich Unterlagen unterschreiben, weil die wollten wissen, so was ich mache, wo ich arbeite, wie viel Geld ich habe. Aber du konntest dann immer wieder nach Hause, du musstest nicht bei denen bleiben. Ich konnte dann wieder nach Hause gehen. Und am nächsten Tag hatten die mich wieder geholt, so ganz früh morgens, waren die um 5 Uhr schon da. Gehen einem da nicht wahnsinnige Sachen durch den Kopf? Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Unschuld nicht beweisen kann, was dann? Gingen dir solche Sachen durch den Kopf? Ja, ich dachte auch, so ein Kumpel von mir hatte das gesagt. Du weißt ja, es gibt Leute, die sitzen unschuldig. Solche Sachen hast du auch gedacht. Und hast du denn schon so ein bisschen Dreck am Stecken? Das war's. Ich bin ja nicht so ganz unbekannt auch bei den Beamten. Und natürlich nicht bei der Mordkommission. Damit habe ich noch nie was gehabt. Aber was hast du denn schon mal gemacht? Ja, auch so geklaut und solche Sachen. Warst du auch schon mal im Knast? Nein, das noch nicht. Aber der Name war bekannt und da hat man dann gleich ein Auge auf dich geworfen. Eben. Das war vor 3 Wochen, sagst du? Vor 3 Wochen war das, ja. Also heute vor 3 Wochen ist das passiert. Und sonntags kam dann, war alles hier voll mit Polizei in der ganzen Straße. So. Also der Verdacht ist von dir weg. Der Verdacht Gott sei Dank. Ich hätte jetzt auch nicht gerne mit einem Mörder geredet. Um Gottes Willen. Ja. Weißt du was über den Stand der Ermittlungen? Ja, wie ich gehört habe, also bis jetzt in der Presse stand es letztens drin, in den Nachrichten. Die haben noch, also tappen die völlig im Dunkeln. Weil ich habe von einem Jungen aus der Nachbarschaft gehört, der erzählte mir, dass sie den auch mitgenommen haben und den bei dem genau dasselbe gemacht haben. DNA-Test und Fingerabdrücke, alles Mögliche. Aber der war es auch nicht. Der war es natürlich auch nicht. Mein Gott, wenn man das mal hört, wegen ein paar hundert Mark muss jetzt ein Mensch sterben. Wie alt war denn der Mann? Deshalb dachte ich auch, dass der vielleicht so ein Junkie das gewesen ist. Weiß man nicht, kann man nicht so sagen. Das kann man wirklich nicht sagen. Das ist 500 Mark. Es sind Menschen für 20 Mark umgebracht worden. Also das kann man so nicht denken. Wie alt war denn der Mann? 53. 53. Ja. Hoffen wir, dass die Täter oder der Täter gefasst wird. Auf jeden Fall. Wir haben 3000 Mark Kopfgeld ausgesetzt. Das hat der Polizist auch noch gesagt. Er sagte, wenn du weißt, wer es ist, so kriegst du 3000 Mark. Ich sage, ich weiß es auch nicht. Und gut, dass der Verdacht von dir weg ist. Ja, auf jeden Fall. Danke für deinen Anruf. Bis dann. Ciao. Tschüss. Rimming, ne? R-I-M-M-I-N-G. Rimming. Wer betreibt gerne Rimming? Julia. Julia glaube ich nicht. 16 Jahre. Hallo. Hallo Julia. Was ist dein Thema? Also mir ist was Peinliches in der Schule passiert. Was denn? Also ich hatte meine Tage und wir hatten Sportunterricht und ich hatte eine helle Hose an und ich habe nicht gemerkt, dass was rausgekommen ist und da haben die Jungs aus meiner Klasse gesagt, dass dein Vater Anstreicher, weil deine Hose so rot ist. Oh, wie peinlich. Ja, und seitdem bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Echt? Seit wann war denn das? Am Montag. Am Montag. Und wie hast du darauf reagiert, als sie das gesagt haben? Ja, also ich habe erstmal einen roten Kopf gekriegt und bin dann rausgerannt. Und direkt nach Hause? Ja. Hast du zu Hause gesagt, was passiert ist? Nein, meine Eltern sind im Urlaub. Ach so. Ja. Jetzt bist du die ganze Woche nicht zur Schule gegangen, deshalb? Nein. Hat sich denn schon mal jemand aus der Schule gemeldet, was los ist? Nein, ich habe mich krank gemeldet. Und hast du das irgendjemandem erzählt, einer besten Freundin oder so? Ja, meiner besten Freundin. Ja. Habe ich das erzählt. Julia, ist natürlich eine ganz üble Bemerkung, ne? Aber deshalb nicht zur Schule gehen, ist nicht die Lösung. Wie soll das denn weitergehen? Willst du jetzt Zeit deines Lebens zu Hause bleiben und dich verstecken? Nein. Ich will nicht, weil die hinterher wieder anfangen damit. Dann überlege dir eine freche Antwort und dann ist die Sache vom Tisch. Das ist nun mal bei den Mädels so, dass das mal passieren kann. Passiert nur äußerst selten, aber das ist ja das Natürlichste der Welt. Und wenn es dann mal passiert, ist es auch nicht schlimm und egal. Ja, ich habe dir das ja auch erst nicht geglaubt. Ja, dann hast du nach unten geguckt und dann hast du gesehen, dass es doch stimmt. Ja. Aber es ist wirklich nicht schlimm. Da gibt es überhaupt nichts zu schämen. Denk dir irgendeinen bösen, frechen Spruch für die Jungs aus. Aha. Und wenn die irgendwas dann noch mal sagen zu dir, dann konterst du diesen Spruch und dann ist die Sache vom Tisch. Ja. Denk dir irgendwas aus. Mir fällt gerade spontan nichts ganz Freches ein, aber heck das vielleicht zusammen mit deiner Freundin aus. Ja, klar. Und dann musst du offensiv sein. Dann gehst du Montag wieder in die Schule und guckst denen ins Gesicht. Und wehe, da kommt eine Bemerkung. Dann schießt du aber sofort zurück. Ne? Da muss man ein bisschen frech dann sein. Guck mal, wie du das jetzt gemacht hast, ist genau falsch rum. Da freuen die sich sogar noch drüber, dass du dich dann so schämst und dich in dein Schneckenhaus zurückziehst. Ja. Nur das war so peinlich, was vor der ganzen Klasse. Ja. Aber denen ist das auch nicht peinlich, mit ihren Freundinnen zu schmusen und sie an der Stelle zu küssen oder so, weißt du? Ja. So muss man es dann auch sehen, ne? Ah. Ne? Also nächste Woche in die Schule und ran an den Angreifer, falls da irgendwelche dummen Sprüche kommen. Ja. Okay? Okay. Tschüss, Julia. Tschüss. Tschüss. Katharina. 19 Jahre alt. Hallo. Ja, Katharina, hörst du mich? Ja, hallo. Ja. Sehr gut sogar. Was ist dein Thema? Ja, also ich wollte halt mit dir mal darüber reden. Und zwar, mich hat letzten Donnerstag so ein junger Mann angesprochen und meinte, er hätte eine Schauspielrolle für mich. So, mir kommt es halt so ein bisschen verblüffend vor, weil er hat mich so von oben bis unten angeguckt, rumgemustert. Wo hat er das gemacht? In der Stadt, in Braunschweig, kann ich ja ruhig sagen. Nee, ich meinte gar nicht auf der Straße, in einer Diskothek oder in einer Kneipe. Nee, auf der Straße. Mhm. Also es war, wie spät mag das gewesen sein, 10:30 oder so abends. Mhm. Ja, und da hat er mich halt angesprochen, ja, wie gesagt, von oben bis unten angeguckt und meinte, ich gefalle ihm und er hätte da was für mich. Und er meinte auch, das wäre so ein Erotik-Splatter-Krimi. Ach, sowas. Erotik-Horror. Ja, und er hat es nur mal so kurz geschildert und meinte, ich müsste so ein Mädel spielen, die vergewaltigt wird und die dann hinterher alle umbringt und kriegt dadurch Albträume und dann bringt sie halt alle um. Mhm. Mir kommt das halt so ein bisschen verblüffend vor, weil ich bin 19 und mache gerade auch eine Ausbildung als Altenpflegerin. Mhm. Ja, ich habe halt bloß Angst, dass ich weiß nicht, ob Angst ist gefährlich oder weil er meinte... Ja, er meinte 400 Mark würde ich für 2-3 Stunden bekommen. Mhm. Und ja, und ich denke mal, das war's dann wieder. Er hat mir halt nur seine Telefonnummer gegeben und das war's dann. Und er hat sich dann auch in Ruhe gelassen und ist weitergegangen. Ja, aber mir kam das halt merkwürdig vor, so, weil. Eine Telefonnummer hat er dir gegeben oder hat er dir ein Kärtchen gegeben, wo irgendwas drauf stand noch? Nee, mit einem ganz normalen Zettel. Ja. Und für was für eine Art von Film soll das sein? Wo soll der gezeigt werden? Welche Firma macht das? Das weißt du uns nicht. Nee, davon hat er noch gar nichts gesagt. Mhm. Also er meinte nur Horror, Erotik, Krimi. Also du hast, so vom Gefühl her, ist dir nicht wohl dabei, ne? Nee, so richtig nicht. Mir auch überhaupt nicht, was du gerade erzählt hast. Überhaupt nicht. Mich reizt es halt mit den 400 Mark, weil als Auszubildender hat man halt nicht so viel. Ist klar. Ich meine, bis zum heutigen Tage habe ich da eigentlich so mit niemand drüber geredet. Mhm. Ist natürlich auch verlockend. Und das ist vielleicht auch genau das, worauf... vielleicht ist es irgendwas Harmloses. Vielleicht ist es irgendein Student oder irgendein paar junge Leute, die irgendeinen so Splatterfilm da drehen wollen. Aber die Gefahr, dass da irgendwas Übles hintersteckt, ist so groß, dass ich dir ganz klar raten würde, ruf da nicht an. Pfeif auf diese versprochenen 400 Mark. Wer weiß, in welche Szenerie und welche Kreise du da kommst und welche Gefahren da für dich mit verbunden sind. Stell dir mal vor, du gehst da alleine in irgendeine dunkle Spelunke oder irgendeinen Hinterhof, wo angeblich gedreht wird, und dann hängst du da. Nee, mach es nicht. Mach es nicht. Also wenn er dir 4000 Mark geboten hätte, würde ich auch sagen, nein. Ja, aber dann frage ich mich nur, warum hat er mich denn angesprochen oder was könnte der denn von mir wollen? Weil wenn ich den irgendwann wiedersehe oder der verfolgt mich, dann muss ich irgendwie Angst haben oder so. Naja, ich habe da auch, er hat mich zwar auch nach dem Namen gefragt, aber ich habe da halt nach dem falschen Namen erfragt. Ja, sehr klug. Ich meine, das müsste es aber nun schon mit dem Zufall zugehen, dass er dich dann nochmal trifft. Oder hat er dich dann verfolgt noch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Also ich habe mir da nicht so eine Gedanken gemacht, bloß wie ich nachher dann zu Hause war und dann halt schon so einige Gedanken gemacht. Katharina, ich weiß nicht, was es sein könnte, aber es könnten die übelsten Dinge dahinter stecken. Von wirklich Vergewaltigung oder Verschleppung weiß ich alles was. Mach es nicht. Ganz klar. Lass es gar nicht drüber nachdenken. Nein, und such dir jetzt vielleicht noch einen Nebenjob, wenn du ein bisschen Kohle brauchst, aber nicht sowas. Geh kellnern oder weiß ich was. Ja, ich weiß auch nicht so richtig jetzt, was ich davon halten soll. Oder warum könnte der mich angesprochen haben? Warum? Weil du ein hübsches Mädchen bist und der dich vielleicht da ganz gut gebrauchen könnte. Ach so. Ja. Da könnte vielleicht sowas hinterstecken, was ich in irgendeinem Milieu oder was? Ja, vielleicht. Vielleicht. Ach so. Ja, und was mache ich, wenn er mich zufällig irgendwo mal in der Diskussion... Dann sagst du, du hast dich dagegen entschieden, du möchtest es nicht machen und du möchtest auch nicht weiter von ihm belästigt werden, wenn er unfreundlich ist. Schluss aus. So. Klare Verhältnisse. Also auf gar keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall, aber wirklich nicht. Ich wundere mich, dass du überhaupt noch nachdenkst. Weil das ist das. Ja, wie gesagt, halt Schüler, also Auszubildende und. Katharina, mit dem 400 Mark viel Geld. Mhm. Deswegen hatte ich mir nur Gedanken gemacht. Ja, aber das ist nicht. Das Geld darf nicht ausschlaggebend sein. Also, jetzt nichts machen, klar? Alles klar. Tschüss. Ja, und ja, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Thomas. Und Thomas ist 32. Hallo Domian. Hallo Thomas. Du hast vorhin gefragt, was ist Rimming? Nein! Ihr seid, also ich weiß nicht, ob du das richtig sagst, aber... Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach mal. Ja. Moderner Ausdruck für Sex mit mehreren Partnern. Nein, falsch! Oder Gruppensex. Nein, auch falsch. Aber die Richtung ist schon mal nicht so ganz unfalsch. Nicht so ganz unfalsch. Also sagen wir mal so, das Geschlechtliche. Das Geschlechtliche? Sex. Vielleicht sogar, ich will euch mal ein bisschen helfen, vielleicht sogar schmutziger Sex. Schmutziger Sex? Was ist denn schmutziger Sex? Ja, was ist schmutziger Sex? Ich weiß, da können wir jetzt wieder 3 Stunden drüber reden. Ja, klar, da diskutieren wir ewig. Ja. Ich habe hier genau die Definition. Schön. Sage ich euch aber nicht. Rimming. Rimming. Aber ich meine, du bist, ich lobe das, du hast dir Gedanken gemacht. Ja, weil du vorhin sagtest zu der... Vor-Anruf an die 16-jährige Mädel da, was da so Probleme hatte. Ja. Da sagtest du, denkt an Rimming, und im Nachhinein sagtest du dann, ja, du wirst es mit Sicherheit noch nicht machen. Ja, glaube ich auch. Also in dem Alter Also ich denke, mit Sex muss es auf jeden Fall was tun, ja, weil das Mädel auf jeden Fall ziemlich jung war. Ja, also ich habe euch ja eine Hilfestellung gegeben. Es hat mit Sex was zu tun. Ja. Es machen vielleicht nicht unbedingt ganz junge Leute, aber vielleicht auch. Aber eher ist das doch schon eine Sache für Leute, die erfahrener sind. Die erfahrener, ja. Ach. Ja, das kribbelt jetzt natürlich. Ja, ich überlege, ob ich mir vielleicht noch eine Hilfestellung geben könnte. Nee, noch nicht. Also ich bin sicher, dass der eine oder andere weiß. Sehr gut. Du bleibst jetzt am Fernseher oder vor dem Radio und bist ganz gespannt, ob es jemand rauskriegt. Ja, natürlich, klar. Ja. Und wenn es niemand rauskriegt, sage ich es ganz am Ende. Aber ich bin sicher, es weiß jemand von euch. Und ich bin sicher, dass so, sagen wir mal, 20-30% all der, die jetzt zuschauen und zuhören, es auch schon praktiziert haben. Schon praktiziert? Sex im Freien. Ach, Sex im Freien. Ja, dann wirst du einfach, natürlich, klar. Ja, gähnen wir doch alle schon. Nein, vielleicht 20%. Viele sagen auch, mache ich nie. So, mehr helfe ich jetzt nicht. Thomas. Oralverkehr. Nein. Ja, weil du sagst, das mache ich nie. Also bleib mal dran, ne? Ja, ich bleib dran, alles klar. Tschüss. Tschüss. 1:30 und 4 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. 9.31 Uhr, 11 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das, wir da erfahren sind, ist auch hier mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Ihr könnt ganz einfach hier anrufen bei uns, kostenfrei, und wir können uns unterhalten über was ihr auch immer wollt. Über Gott, die Welt, alles Mögliche, Unmögliche, über Rimming, was ihr wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und bevor es weitergeht, gibt es jetzt eine kleine Domian-Postecke, die heute eine Domian-Fax-Ecke ist. Frank und Diana haben geschrieben, hallo Domian, deine Sendung ist echt der, ja, sie schreiben Geilomat. Was immer das sein mag, klingt gut. Deine Sendung ist echt der Geilomat, mach weiter so. Schöne Grüße, Frank und Diana. Monika, 36, aus Düsseldorf, schreibt, liebe Domian-Redaktion, ich habe 2,5 Jahre ehrenamtlich Gefangene betreut. Und auch ich bin der Meinung, das haben wir ja gestern, oder diese Woche einige Mal gehört, nicht gestern, und auch ich bin der Meinung, dass unsere Haftstrafen zu human sind und unsere Knäste fast schon Hotels gleichen. Liebe Grüße, Monika. Matthias aus Passau, 29 Jahre, schreibt, Domian, du bist mir zu rigoros in Sachen Strafgesetze. Könntest du mir ein paar Fragen dazu beantworten? Frage Nummer 1, bist du für die Todesstrafe? Nein, ich bin nicht für die Todesstrafe. Zweite Frage, wie oft warst du überhaupt schon einmal im Knast? Das kann ich gar nicht sagen. Ich war so oft im Knast, dass ich das nicht mehr rekonstruieren kann, weil ich genau wie die Monika früher Strafgefangene betreut habe. Dann weitere Frage, schrecken deiner Meinung nach sehr harte Strafen vor Straftaten ab? Ich finde ja, und wenn sie das auch nicht tun sollten, dann wird zumindest einem Vergeltungs- und Sühnegedanken meiner Auffassung nach Rechnung getragen. Eine weitere Frage, was sollte man für Knackis tun? Ich finde, man sollte sehr viel für Knackis tun. Man sollte sehr viel Geld ausgeben, nämlich für Ausbildungsprogramme, und man sollte sehr viel Geld ausgeben für Eingliederungsprogramme und auch das entsprechende Personal zur Verfügung stellen. Es ist nicht mit der Strafe getan. Auch wenn die Strafe hart sein sollte, muss man den Leuten auch ordentlich und hart unter die Arme greifen, wenn sie wieder rauskommen. Und letzte Frage, beherrschst du eine Kampfsportart? Ja, ich beherrsche eine. Und das letzte Fax von Roman, 22 aus Duisburg. Lieber Jürgen, du bist ein Feigling. Die Domian-Gemeinde vor dem Fernseher hätte sich gekugelt vor Lachen, wenn du nur einmal mit Damenstrumpfhosen moderiert hättest und sie uns natürlich dann auch gezeigt hättest. Schade, schade. Das glaube ich, wenn ich hier mit Damenstrumpfhosen moderiere. Aber ich bin nicht der Oberkasper und mache das also nicht. Lieber Roman aus Duisburg. Ende der Faxecke. Jetzt geht's weiter mit Manu. Und Manu ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hier bin ich. Eine Frau. Ne? Ja. Eine Frau. Ja, ja, und ich wollte dir auch ein Kompliment machen ganz zu Beginn, weil du bist ein gar kein Kasper, ganz zu Beginn gesagt. Und du bist ein unheimlich optimistischer Mensch. Und du hilfst so vielen Menschen unglaublich viel. Danke. Vielen Dank. Und ja, deshalb rufe ich dich heute an, weil mein Thema ist, ich lebe in einer Beziehung seit knapp 7 Jahren jetzt. Ja. Und ja, seit circa 2 Jahren, kann ein bisschen weniger, kann ein bisschen mehr sein, habe ich mit meinem Freund keinen Sex mehr gehabt. Mhm. Und ja, also ich... Also gar keinen Sex mehr oder doch nur ein bisschen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht mehr, seit 2 Jahren? Seit 2 Jahren. In der Anfangszeit unserer Beziehung war ich die treibende Kraft, mehr oder weniger. Mhm. Und aufgrund dessen war es auch recht, ja, war wirklich okay. Mhm. Und aufgrund meines Antriebs war auch die Zärtlichkeit in unserer Beziehung immer gegeben. Und gut, und dann hat es bei dir auch nachgelassen? Nach ja, weil wir haben da immer schon drüber geredet, Domian. Ich habe immer schon gesagt, also Christian heißt mein Freund. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wenn du nicht irgendwann mal was zeigen kannst, dann weiß ich nicht, ob es bei mir nachlassen wird. Mhm. Und so war es dann im Endeffekt auch. Und so knapp vor einem Jahr habe ich ihn angesprochen, nochmal drauf hin, ob es ihm nicht fehlen würde. Und ich hatte halt ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher einen Freund, der hat sich aufgehängt 1992. Mhm. Da war ich aber schon von ihm getrennt. Und das war ein Grieche und der hat halt 3-4 Mal am Tag Sex haben wollen. Mhm. Als du deinen Freund jetzt den Christian angesprochen hast, wie er damit umgeht, ob ihm da nichts fehlt, was hat er geantwortet? Ja, er hat gesagt, es wird ihm nichts ausmachen. Das glaube ich ihm nicht. Wie alt ist er? Der ist jetzt 27. 27. Wohnt ihr auch zusammen? Wir wohnen zusammen seit 6 Jahren jetzt. Mhm. Es gibt überhaupt gar keinen Annäherungsversuch, weder von ihm zu dir noch von dir zu ihm. Von ihm zu mir kamen die noch nie. Kamen die noch nie? Auch von Anfang an nicht? Von Anfang an nicht. Er hat mir immer gesagt, er kann das nicht. Er kann so seine Gefühle nicht zeigen. Aber ich weiß, er liebt mich ohne Ende. Wie ist es denn so, gut, Sex läuft nicht, aber wie ist es denn so mit Zärtlichkeit, mit Kuscheln? Auch nicht? Kommt von ihm nicht. Auch nicht? Nein. Streichelst du ihn denn schon mal oder nimmst ihn in den Arm oder legst dich nah an ihn ran, wenn ihr einschlaft oder irgend sowas? Ja, und ich denke, das ist das Problem, weil seit meiner letzten Beziehung habe ich da auch Schwierigkeiten mit und ich denke, die hat er auch gespürt von Anfang an. Jetzt erzähl du mir doch bitte mal, wie du als 32-jährige Frau damit umgehst, überhaupt keinen Sex zu haben. Ich fühle mich eigentlich recht wohl dabei. Wohl? Mhm. Wo bleiben deine Bedürfnisse? Die bleiben, die bleiben bei mir selber. Damit komme ich auch zurecht. Das heißt, du onanierst schon? Ja. So sehr verdrängst du es nicht, das ist gar nicht aufkommt. Nein, überhaupt nicht. Macht er das auch? Das weiß ich nicht. Da redet ihr nicht drüber? Nein. Ich habe einen Verdacht, dass da vielleicht bei ihm auch was fehlt. Ja, dass da vielleicht, von Anfang an war es ja auch so, wenn ich ihn angespornt habe, das waren 4 Jahre, die ich ihn angespornt habe, da war er dann ja auch bereit, aber es hat halt oft auch nicht so funktioniert. Aber das macht mich natürlich sehr nachdenklich, wenn ihr so lange zusammen seid und es noch nie, auch nicht am Anfang, auch nicht in der Verliebtheitsphase von ihm ausgegangen ist. Ja. Stimmt da aber wirklich ganz grundlegend was nicht. Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass letztendlich, du hast dich jetzt damit arrangiert, aber letztendlich bist du auch nicht glücklich damit. Ja, einerseits bin ich unheimlich zufrieden aufgrund meiner letzten Beziehung, weil das hat mich fast kaputt gemacht. Na gut, jetzt bist du aber, das ist aber ein Extrem und das andere Extrem. Genau, genau. Eigentlich gehört ja zu einer guten Beziehung dazu, dass halt das auch läuft und funktioniert, ne? Und das sagen mir alle Leute und ich komme da nicht hinter, weil ich fühle mich eigentlich recht wohl dabei, dass mich endlich jemand in Ruhe lässt und mich ohne Sex akzeptiert. Das ist für mich unheimlich wertvoll. Nimmst du ihm das denn ab, dass er auch ohne Sex leben kann? Ich hab das oft hinterfragt. Ich habe oft hinterfragt, ob er vielleicht eine andere hat, ob er vielleicht irgendwie... Ja, bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass er vielleicht gar nicht so potent ist. Also das ist für mich die Erklärung und damit wäre ich unheimlich glücklich. Bist du glücklich? Ja. Ich denke, das klingt unglaublich, gell? Ja, Gott, man muss das auch mal so, man muss ja alle Möglichkeiten mal hinlegen und wenn du das so sagst, muss ich das auch erstmal ernst nehmen. Ist denn eure Beziehung an sich gut? Also könnt ihr gut miteinander den Alltag gestalten? Könnt ihr gut miteinander umgehen? Ist das Vertrauensverhältnis da und so weiter? Da ist Witz da ist Humor da. Ich liebe den Menschen ohne Ende. Der ist im Moment gerade 4 Tage weg gewesen. Und ich denke jede Minute an den. Mich zerrt alles dahin. Also, aber da ist kein sexueller Gedanke dabei. Das ist es. Also Manu, ich will dir mal, also im Prinzip bin ich immer so der Auffassung, das gehört eben zu einer funktionierenden Beziehung auch dazu. Ja. Ne? Denke ich eigentlich so immer. Und oftmals höre ich dann auch solche Geschichten, wo der eine irgendwas runterschlucken muss und der andere möchte es gerne und wo alles so schief ist und verkrampft. Wenn du mir aber jetzt wirklich so vergewisserst oder ganz gewissenhaft sagst, dass du damit lebst und gut lebst, dass es dir wirklich nichts ausmacht und er damit auch wirklich gut lebt, da würde ich sagen, okay, dann ist das halt eure Form des Lebens und eure Form der Beziehung, wenn es denn bei ihm auch so stimmt. Ja. Wenn es denn so stimmt, wenn nicht irgendwas, es kann aber auch sein, dass er was ganz tiefgründig ist, was nur verschüttet ist und dass er eine ganz andere Problematik hat, die er sich nicht traut, aus sich herauszulassen, könnte ja sein, ne? Das ist auch so. Ich denke von seinem Elternhaus her, weil er ist halt ein sehr begluckter Mensch gewesen. Im Gegensatz zu mir. Ich habe die ganz krasse Gegenseite kennengelernt. Und das reizt ihn wahrscheinlich auch an mir. Letztendlich müsst ihr das, wenn ihr so ein gutes Verhältnis miteinander habt, und ihr redet da ja auch drüber, ne? Ja. Müsst ihr das entscheiden, ob ihr so leben wollt und leben könnt. Und wenn einer sagt, ich habe da schon Schwierigkeiten mit, dann muss irgendetwas geschehen. Dann sucht vielleicht professionelle Hilfe, ihr beiden, ne, gemeinsam, geht zu einem Paarpsychologen, Paartherapeuten, oder versucht es halt selbst in den Griff zu kriegen, aber ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Aber entscheidend ist, dass ihr beide euch wohlfühlt. Wenn ihr euch auch in einer so, ich sag da mal, unkonventionellen Beziehung wohlfühlt, Gott, dann ist das halt in Ordnung. Sex ist nicht alles. Also du musst nicht denken, dass ich das so überbewerte, dass nur Sex die einzige Orientierung immer der Sex ist. Weiß Gott nicht. Weiß Gott nicht. Also das gerade von dir zu hören ist unheimlich toll. Also ich fühle mich jetzt gerade unheimlich gut, weil du bist der erste Mensch, der mir das so bestätigt hat für mich. Mhm. Und das gerade von dir zu hören, hätte ich eigentlich erstmal gar nicht erwartet. Deshalb habe ich angerufen. Mhm. Um mich halt damit zu konfrontieren, um jetzt halt die letztendliche Meinung so für mein Gefühl einzuholen. Und das, also dafür danke ich dir jetzt echt. Gut, ich habe dir so meine Meinung gesagt. Ob das richtig ist und was deinen Freund betrifft, mit dem habe ich ja jetzt nicht reden können, das weiß ich nicht. Ne? Aber ich habe es ja so formuliert, wie ich es meine nach dem Eindruck des Gespräches jetzt hier. Genau. Alles Gute euch beiden. Okay. Tschüss, Manu. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir Ralf dran und Ralf ist 36. So ist das. Hey. Hallo, Jürgen. Ja. Ja. Dein Thema. Mein Thema ist dein Rimming. Ja. Und zwar... Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich habe den Duden mal konsultiert. Die Sinn- und Sachverwandten Wörter. Ja. Da habe ich dann dazu gefunden, Coitus. Das ist natürlich recht wenig. Zu wenig. Zu wenig. Ja. So, und dann habe ich mal geschaut, was Rim in im Englischen bedeutet. Kommt mal wieder aus dem Englischen, ne? So, denke ich mir, weil ich meine, ich höre deine Sendung jetzt schon ein paar Mal und von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass du auch sehr international bist. Total international. So sehe ich das. Na klar. So, Rim heißt da Felge, Radkranz. Und wenn das so ist, dann denke ich mir, dass man dich da auf einen Radkranz irgendwo fesselt oder sowas. Nee. Nee? Nee. Nein? Nee, ich dachte jetzt schon, dass du doch relativ nahe kommst. Na, ich bin kein Profi. Nein, aber es hätte ja sein können. Auf einen Radkranz fesselt man mich nicht. Oder mich, was heißt mich? Also die Leute, die das betreiben. Genau. Nee. Es geht einfach. Es geht ohne Fremdmittel. Aha. Also zwei gesunde Menschen reichen aus. Mhm. Ja, du sagtest eben auch irgendwas von schmutzig, aber schmutzig ist das auf einen Radkranz zu binden ja nicht unbedingt, ne? Ja, es ist auch nicht unbedingt schmutzig, wenn man sich schön gewaschen hat vorher. Ach so, ja. Vielleicht so in die Richtung Natursekt. Nee. Auch nicht? Nee. Aha. Naja gut, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Nee, aber du sollst auch dranbleiben und wenn wir es nachher auflösen, solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen. Ich bleib dran. Ich wollte noch was zu diesem Mädchen sagen, die eben anrief aus Braunschweig, zu dieser Geschichte mit dieser Anmache da auf der Straße. Ja. Mit dem Video da, mit dem Sex, genau, Gewaltporn. Sie sagte ja selber auch, so von wegen, da sollte so eine Vergewaltigungsszene und so weiter gedreht werden, wäre ich sehr vorsichtig. Absolut. Weil kann natürlich, ich sag mal, ein Spaß sein, kann aber auch schnell ernst werden. Ne? Sehr schnell, vor allen Dingen, genau, wo die das auch schon so sagen, ne? Es soll eine Vergewaltigungsszene gedreht werden. Ja. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Katharina war das, glaube ich, die Finger davon lassen soll. Oder wenn sie das machen will, auf jeden Fall mit irgendjemandem männlichen, der dann da, ich sag mal, seine schützende Hände oder was drüber hält. Am besten gar keine Berührung mit so einer Szenerie. Wahrscheinlich nicht, finde ich immer der besten. Ja. Ralf, okay. Du lernst vielleicht gleich noch was. Ja. Vielleicht hast du es ja auch schon getan oder lässt es an dir tun. Und wenn nicht, ist das vielleicht heute eine Anregung. Möglicherweise. Tschüss. Ja, tschüss. So, 54 Jahre alt. Wer ist 54 Jahre alt in meiner Warteschleife? Ja, eine Frau namens Uta. Guten Abend, Jürgen. Guten Abend, Uta. Ich kann zu Rimming nichts sagen, aber ich wollte mit dir reden über Abnehmen durch Selbsthypnose. Und zwar führe ich seit meinem 30. Lebensjahr einen zähen, aber aussichtslosen Kampf gegen mein Übergewicht. Wie schwer bist du denn? Jetzt nur noch 58 Kilo, aber ich habe 96 Kilo gewogen, bei einer Körpergröße von 1,60 Meter. Mhm. Sagt ja wohl alles, ne? Ja, ist schon ganz üppig, ja. Ja, war also klar, Konfessionsgröße 52, 54 und ist jetzt 38. Und ich habe dann, als ich also am Verzweifeln war, habe ich mir Literatur besorgt und so ein bisschen über Unterbewusstsein geschmökert. Und habe dann gelesen, dass also Leute durch Hypnose bzw. Selbsthypnose Nichtraucher geworden sind. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll das eigentlich nicht auch gehen, dass du dein Gewicht dadurch verlierst. Und ich halte jetzt seit März meine 58, 59 Kilo gut. Ich schwank, aber das ist ja normal. Ihr sagt bloß wirklich durch Selbsthypnose. Selbsthypnose, ja. Wie macht man das? Ja, ich habe mir also wie gesagt diese Literatur durchgelesen und dann habe ich mir eine Kassette besprochen. Mhm. Versetze mich also erst in richtig. Bei Hypnose mag ich nicht sagen, weil ich nicht glaube, dass ich das also richtig professionell kann. Aber ich versetze mich in einen Entspannungszustand. Also du besprichst diese Kassette selbst? Die habe ich selbst besprochen. Sag doch mal so ein paar Worte, wie du dich in diesen vorhypnotischen Zustand oder wie immer wir das auch nennen wollen, versetzt. Ich fange erstmal an, also ich liege ganz entspannt, meine Augen sind geschlossen und dann merke ich, wie erst meine Beine schwer werden, ganz schwer, dann die Arme, dann die Augen, und um dann zu prüfen, ob ich jetzt also in diesem Entspannungszustand bin, zähle ich bis 3 und dann sage ich, ich kann mir jetzt den rechten oder linken Arm, je nachdem, bei mir ist es immer der rechte Arm, den kann ich jetzt nicht mehr bewegen. Ach, so schnell geht das? Den Arm, es dauert schon eine Weile. Also insgesamt ist das so eine Zeit, so 10 bis 15 Minuten, die ich jeden Tag. Also ich könnte das jetzt hier nicht ausprobieren, das wäre dann zu, das sprengt unsere Sendezeit. Das würden wir nicht schaffen. Und wenn ich dann merke, ich kann den Arm wirklich nicht mehr bewegen, dann bin ich also in diesem Trancezustand, wo ich mein Unterbewusstsein erreichen kann. Und das Unterbewusstsein ist mein Freund. Das Unterbewusstsein ist bestrebt, all meine Wünsche zu verwirklichen. Und was sagst du dem Unterbewusstsein dann? Ja, da sage ich ihm, also das FDH oder so. Nee, dass ich nicht andauernd ans Essen denke, dass Essen mir gleichgültig ist, dass ich also nur noch wenig esse, dass ich bestimmte Sachen seltener esse. Ganz verbieten wollte ich sie mir nicht, weil ich... Also es gibt da so Suggestionen, die auch über den Zustand der Selbsthypnose hinaus reichen. Ja, aber ich habe das erst versucht. Ich hatte mir so eine... Es gibt ja auch so professionell besprochene Kassetten. Und da hatte ich mir eine gekauft und da habe ich gemerkt, das brachte den gewünschten Erfolg doch nicht so in dem Maße, weil das nicht individuell auf mich zugeschnitten war. Ich habe mich also hingesetzt, habe ganz schonungslos und ehrlich mir gegenüber mein Essverhalten analysiert. Ne? Und daraufhin habe ich dann gesagt, also das darfst du nicht mehr machen und dies nicht. Und das, ich habe mir also jetzt, wenn ich in Trance bin, sage ich mir dann auch, also keine Naschereien beim Fernsehen. Wie lange bist du denn in Trance dann immer? Ja, das ist also insgesamt eine Viertelstunde. Insgesamt eine Viertelstunde? Ja. Aber ich dachte, der Vorgang, da reinzukommen, dauert schon eine Viertelstunde. Das hat im Anfang länger gedauert. Jetzt brauche ich mich also praktisch nur noch hinzulegen und zu sagen, ich bin ganz ruhig und dann passiert schon. Wie oft hypnotisierst du dich? Jeden Tag. Mal. Jeden Abend und jeden Morgen. Ist sicher auch so eine Form von Meditation auch, ne? Ja, oder? Ja. Und ich habe angerufen aus dem Grund, weil ich dachte, ich weiß, wie unglücklich ich mit meinem Übergewicht war. So viele sind das. Ja, und deswegen dachte ich, wenn irgendjemand vielleicht da Hilfe braucht und sich an mich wenden möchte, ich bin auch bereit, da meine Erfahrung weiterzugeben. Verstehst du, das ist, denn ich habe also sehr, sehr gelitten und das über 20 Jahre hinweg. Ne? Also kann man denn also mit Selbsthypnose, ich weiß, dass das mit Hypnose an sich nicht zu scherzen ist, und das sollten eigentlich auch nur Leute machen, die Ahnung davon haben. Kann man mit Selbsthypnose auch irgendwelche Dinge anrichten? Nein, es ist so, ich habe mich also vorher sehr genau informiert durch Fachliteratur. Und es ist so, dass du dir sowieso nur Sachen suggerieren kannst, die du auch bei vollem Verstand machen würdest. Also diese Fachliteratur kann man aber auch bekommen, in jedem Buchhandel bekommen. Also wer jetzt interessiert dran ist, könnte auch in den Buchhandel gehen, morgen Handlung gehen und sich so. Ja, bloß da ist es dann, man müsste das schon, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das auf sich selbst individuell zuschneiden muss. Und da würde ich eventuell vielleicht, ich meine, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und ich glaube, ich bin inzwischen auch ziemlich firm. Also ich habe mir jetzt auch... Also du bietest auf jeden Fall Hilfe an, aber... Weil ich weiß, wie unglücklich ich war. Generell kann man natürlich sagen, dass jemand auch da selbst recherchieren kann und wenn ihn das interessiert, sich aber, da mal... Ist aber sehr zeitaufwendig. Ein bisschen schlau zu machen. Du hast gute Erfahrungen gemacht mit Selbsthypnose, hast erheblich viel abgenommen und fühlst dich jetzt gut. Ich fühle mich jetzt gut. Ich sage mir also dann in Selbsthypnose auch, dass auch die Verdauung hundertprozentig arbeitet, denn da hat man ja, wenn man so viel Gewicht abnimmt, auch häufig Probleme mit. Und da ist alles in Ordnung. Ich bin jetzt auch beim Arzt gewesen, weil ich musste vom Arzt aus abnehmen. Die Blutwerte hatten alle nicht gestimmt. Und das ist jetzt alles im grünen Bereich. Das ist wunderbar. Dann danke ich dir für deinen Erfahrungsbericht. Und vielleicht auch für den Hinweis für andere betroffene Leute. Eine ganz große Bitte habe ich noch. Für meine Tochter ein Autogramm. Ja, können wir machen. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja, alles klar. Ich wollte sagen, also es ist natürlich insgesamt ist diese ganze Geschichte ziemlich teuer gekommen, trotz alledem, weil man ja andauernd die Garderobe wechseln musste, ne? Naja gut, aber das nehmen ja vielleicht viele dann doch in Kauf. Eine Zeit lang haben hier nur die Socken und die Taschentücher gekauft. Das glaube ich, ja. Aber du fühlst dich wohl und bist glücklich jetzt, das ist das Wichtigste. Also ich fühle mich jetzt, ich kann wieder, ich fahre jetzt wieder Inliner, ich kann Fahrrad fahren, kilometerweit, ne? Also ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Auf dass es so bleibt. Doch, also da bin ich fest von mir. Alles Gute. Das macht mein Unterbewusstsein jetzt für mich. Schönen Gruß an das Unterbewusstsein, Uta. Danke. Tschüss. Tschüss. 34 Jahre ist der Klaus und jetzt am Telefon. Ja, hallo Domian. Also ich hätte nochmal einen Vorschlag zu dem Wort Rimming. Ja, Rimming, ne? Ja, und zwar würde ich sagen Dirty Sex, also Dirty Talk Sex in die Richtung. Dirty Talk Sex. Ja. Also du meinst, wenn man sich mit schmutzigen Worten versucht anzumachen. Ja, genau. Nein, das ist es auch nicht. Das ist auch nicht. Nee. Okay, gut, das war nur ein Vorschlag. Ich habe mir gedacht, es wird sich so an in die Richtung gehen und das wäre halt eine Alternative gewesen. Ich bin ja wirklich baff. Ich hatte schon gedacht, dass der eine oder andere von euch das weiß. Aber noch ist die Zeit nicht rum. Okay, alles klar. Schönen Abend noch. Dankeschön. Das ist echt witzig, ja. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt geht's weiter mit Thomas. Und Thomas ist 42 Jahre alt. Thomas, ja. Ja, Domian. Thomas, guten Morgen. Ich hab dein Thema Nervenkitzel verpasst. Ja. Und ich habe jetzt was total Nervenkitzeliges erlebt. Erzähl. Aber ich wollte erst mal fragen, zu diesem Thema Rimming, hat das vielleicht was mit Fesseln zu tun? Nein, hat es nicht. Hat es nicht. Könntest du vielleicht ein bisschen lauter sprechen, weil ich höre dich... Das baut sich schon gleich auf. Pass auf, Folgendes ist mir passiert. Ich stehe also auf Fesseln, habe mich einmal selber gefesselt, und zwar dermaßen, dass ich mir Plastikklebeband zum Breites um die Hände gebunden habe. Ja. Also eine Faust gemacht, ne? Ja. Mir erstmal so einen Lederbeutel über den Kopf getan, ne? So damit es von der Luft her, das gibt ja einen besonderen Kick, wenn man dann wenig Luft kriegt und so, ne, habe ich gedacht. Und dann fesselte sich mal ein bisschen selber, war aber keiner zugegen. Das war damals in Israel, in Kibbutz, die waren alle arbeiten, ich war bei meiner Freundin zu Hause. Israel im Kibbutz, machst du solche Schweinereien? Ja, pass auf. Und dann sitze ich da so im Schlafzimmer, bind mir die Hände so fest, aber nicht zusammen, die waren dann einzeln, die Hände, ne? Ja. Das Ding hatte ich schon über den Kopfknoten reingemacht, ne? Und auf einmal merke ich, dass ich immer weniger Luft kriege. Ne? Und da habe ich einen dermaßen Adrenalinkick gekriegt. Ne? Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ich habe früher die Hände waren gefesselt. Über dem Kopf hattest du etwas drüber, ne? Ja, so ein Ledereinkauf. So ein Leder. Und da war also zum Schnur zuziehen kannst. So, da waren keine Luftlöcher vorne. Keine Luftlöcher drin, ne? Und das hast du gemacht, das müssen wir dazu erzählen, aufgrund einer sexuellen Eigenstimulation, ne? Ja, ganz genau. Ja. Und ich meine, ich habe mich auch so mal gefesselt ans Bett oder so, mich auf den Bauch gelegt und ein bisschen rumgerubbelt, ne? Das sind halt so meine Fantasien und dann komme ich auch ganz gut, ne? Also das ist aber, ich könnte mir vorstellen, dass du da richtig in Panik geraten bist. Ja, ne, ich bin total in Panik. Erzähl uns, wie es ausgegangen ist. Ich habe gedacht, jetzt stirbst du, ne? Jeden Augenblick, ich kriegte weniger Luft. Dann muss ich wohl mit den Zähnen, bin ich durch den Lederbeutel mit den oberen Zähnen und konnte das irgendwie aufkratzen an meiner Hand, dass das dann auch, meine Hand, die sah nachher total blutig aus, da war ein richtiger oben drauf, richtig rot und ein richtiger Ritz drin, ne? Aber ich habe das eine Ding abgekriegt, habe dann sofort da mit einer Hand diese Schleife da aufgemacht und mir den Beutel vom Kopf gezogen, ne? Aber danach, ich habe 2-3 Stunden danach noch gezittert, ne? Ich war so völlig fertig. Weißt du, so ein Gefühl hatte ich noch nie von diesem Adrenalinkick halt her, ne? Ich habe neulich in einem Polizeibericht gelesen, dass, diese Zahl hat mich wirklich umgehauen, dass jährlich etwa 1000 Menschen in Deutschland zu Tode kommen durch autoerotische Unfälle. Und das wäre sowas gewesen, was du da gerade berichtet hast. Und ich meine, das mache ich also nicht mehr selber, wenn ich alleine bin, dann mache ich es mit jemandem zusammen, der mich dann im nötigen Augenblick auch befreien kann. Das war die eine Lehre. Ich will noch mehr erleben in dieser Hinsicht. Deswegen muss das nicht sein. Ich gönne es dir. Das war wirklich Nervenkitzel par excellence. Aber du bist auch gut rausgekommen und machst das dann auch in dieser Weise nicht nochmal. Ganz genau. Danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Danke dir. Tschüsschen. Jetzt geht's weiter mit Rainer. Rainer ist 35. Hallo. Rainer. Ja. Schönen guten Morgen. Mit einmal eben habe ich dich noch deutlicher gehört. Okay, aber ich höre dich. Ja, das ist das Wichtigste. Was ist dein Thema? Dein Thema ist, das Ding aufzulösen, ey. Ich weiß, was Rimming ist. Du weißt, was Rimming ist? Ja. Halt. Weißt du es wirklich? Ich meine, die anderen haben ja gerade schon alle daneben. Komm, deine ganze Gang hat mich kontrolliert. Ich bin als der Auflöser durchgehalten worden. Ich höre seit 20 Minuten höre ich am Radiotelefon, beziehungsweise andersrum. Darf ich dich denn fragen, hast du jetzt nachgeschlagen oder ist dir dieser Begriff bekannt? Das letzte Mal vor 3 Tagen. Das letzte Mal vor 3 Tagen? Also, nicht nachgeschlagen, sondern ich kenne das. Du kennst das. Und dieser Begriff war dir auch bekannt? Ja, klar. Ja? Sollen wir es denn mal sagen? Die Nation fiebert jetzt, ne? Die Nation fiebert. Ja, überall in unter deutschen Dächern sitzen die Menschen jetzt und sagen, wir wollen wissen, was Rimming ist. Was spannend. Ich habe zwei Definitionen. Welche zuerst, die heftige oder die ein bisschen, ich sag mal so, die ein bisschen... Heftig, komm jetzt ran. Arschlecken. Ja! So ist es. Lecken und Küssen des Afters, um den Partner zu erregen. Genau das. So ist es, ne? Und das war klasse, echt. Vor drei Tagen, ich kannte den gar nicht, ne, da waren auch mehrere Leute beteiligt, das waren in die Kneipe. Ja. Und da konnte ich also eine Situation durchaus einheizen, indem ich den aber sehr gepflegten und sehr rasierten auch noch, ja, dann mit meiner Zunge dann noch anregend irgendwie meinen Teil beisteuern konnte. Verwöhnt hast. Genau. Du bist wohl. Das geht von zärtlich bis heftig. Du bist wohl. Ich habe lange gedacht, ich wäre es. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Naja, ich glaube, dass das eine Praktik ist, die in Schulenkreisen eher verbreitet ist. Ich kenne nur unter Männern, das stimmt. Ja, es gibt das natürlich auch in heterosexuellen Kreisen. Oder ich sage mal, die ist immer mehr im Kommen. Aber man hat da immer noch Scheu, das zu tun. Und manch ein heterosexueller Mann würde sich das wahrscheinlich wünschen, wenn die Partnerin das bei ihm machen würde oder umgekehrt auch. Also es kommt schon gut. Es kommt schon gut. Es kommt schon gut, aber hat natürlich hohe Ansprüche an Hygiene, mit Verlaub. An die Gene? An Hygiene. An Hygiene, ja. Ja. Also das muss natürlich, also man muss schön gebadet sein und tipptopp sauber, ne? Sonst ist das doch eher die ekelhafte Nummer. Ja, also zumindest würde ich nicht drauf stehen. Ich meine, das sind dann wohl halt ziemliche Minderheiten, die das dann auch noch in Kauf nehmen würden. Darf ich dich fragen, woher du diesen Begriff wusstest? Ach, das ist eine gute Frage. Woher weiß ich der das? Ist dir so geläufig? Ich weiß nicht, du. Ich habe mal Prospekte von der AIDS-Hilfe in der Hand gehabt, ja, wo auch Safer-Sex-Praktiken eingehend beschrieben werden. Mhm. Und ich denke, das wird in so einer Broschüre gewesen sein. Ich meine, Literatur darüber habe ich noch nicht gefunden, aber auch nicht gesucht, muss ich sagen. Muss mal so eine Broschüre von der AIDS-Hilfe gewesen sein. Kann sein, ja, das ist durchaus möglich. Also du würdest auf jeden Fall auch sagen, dass so diese Erotik im After-Bereich ein wunderbarer Ort ist, um sich gegenseitig zu stimulieren. Das ist eine heftige Gegend da unten. Ja. Du bist, was habe ich gesagt, 35 Jahre alt. Wann hast du das so für dich entdeckt? Das war im Laufe meiner ersten langjährigen Beziehung zu einem Mann, so dann allerdings auch erst nach 2-3 Jahren. Mhm. Wie alt warst du da? 39. Es ist aber schon auch ein arger Schritt, ne, das dann auch zu tun. Ja, ich habe mich selbst über mich ein bisschen gewundert, aber... Hat dein Freund das zuerst bei dir getan oder du bei deinem Freund? Nein, ich habe mitgekriegt, dass er das gerne mag und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und ich fand es nicht unangenehm, sondern im Gegenteil. Ich hatte eher so dieses Mitfühlen, dass er immer geiler wurde. Das fand ich klasse. Mhm. Ist es denn so, du hast gerade das erzählt mit der Kneipe, das würde dem eigentlich widersprechen, was ich jetzt fragen will, aber ich sage es dann trotzdem so, würdest du das lieber machst das lieber mit Männern, mit Menschen, die du auch sehr gut kennst und die du liebst, oder ist das eigentlich egal? Gute Frage. Also für mich, Sex und Liebe sind eigentlich zwei Paar Schuhe. Weil Sex gehört in jedem Fall Vertrauen dazu. Aber nicht die Liebe oder das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein Partner für lange oder fürs Leben ist. Vertrauen in jedem Fall, aber die Liebe, die steckt, glaube ich, woanders. Ich kann das nur bei jemandem machen, den ich abgrundtief liebe. Sonst kann ich das nicht. Klasse. Aber da ist jeder anders. Danke für den Anruf, danke für die Auflösung. Viel Spaß weiterhin. Okay, okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Rainer. So, ihr lieben Süßen draußen im Fernsehen und Radioland, das war's für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, Wolfram Spielkowski, Marco Rössler, Leo Scholten, Marion Fongern, Henning Kaiser, Dirk Winhüsen, Jan Hölz und Peter Ostianowski. Unser Thema nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch, wird Herr Clement nicht hier sein. Der Termin ist verschoben worden auf Oktober. Da heißt unser Thema durch eigene Schuld behindert. Und Donnerstag, Freitag, mein härtester Kampf. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und sage bis Montag Nacht. Bye, bye. Ciao.